Tod ist groß. Wir sind alle die Feinde. Die sind alle ohne uns. Seid verringert. Und sehen Sie hinaus. Die Sterne treiben uns verwirrt entgegen. Der Tod ist grausam. Pest auf mich, überfahren! Südlichste wie faules Fleisch. Kranke berührt, was ist das an? Gehen den Gang ins Todesrand. Großes Lager an jedem Ort, wo der schwarze Tod reingeht. Kein Gebet, schaff ihn hinfort, hey, besetzt das Heim den Herr. Großes Gang an jedem Ort, wo der schwarze Tod einkehrt. Kein Gebet, schaff ihn hinfort, hey, besetzt das Heim den Herr. Gib deine Hand, Sensen Mann, lass uns tanzen den Totentanz. Spiel deine Fliege, Sensen Mann, spiel uns das Lied vom großen Tod. Reise Erde, das Schnitt am Mann, seine Sense schlägt sie nieder. Feiert sich bitte, ein Tag oder Nacht. Keiner mehr rührt seine Glieder, müde zwingt Land und Stadt. Meines Gebeines reduziert, vielleicht in Angst, das ist sich satt, auf das er bald neue Plagen gebiert. Müde zwingt Land und Stadt, meines Gebeines reduziert, vielleicht in Angst, das ist sich satt, auf das er bald neue Plagen gebiert. Gib deine Hand, Sensen Mann, lass uns tanzen den Totentanz. Spiel deine Fliege, Sensen Mann, spiel uns das Lied vom großen Tod.